kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Ich doch mal an heute und sage Hallo an diesem wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Zum Glück schneit es nicht, aber es wäre schön, Hagen, oder? Wenn es schneien würde? Ja, es wäre schön. Schönen Dank auch. Ja, hallo erstmal an die Eve Radio Show hier bei Colorado.org oder halt im Stream. Und heute zu Gast, Voices & Colleen, Female Pressure oder Female, ach, wir fragen sie einfach dann später nochmal. Das tun wir und auch ich bin heute wieder dabei. Befreit von meiner langen Arbeit und ja, Diplom bestanden. Kommt noch, aber okay. Abgabe. Okay. Ja, erstmal viel Spaß. Thank you. We'll be right back. Thank you. Experiment zu diesem wunderschönen Sonntag mit Voices und Colleen. Die Voices ist jetzt im Interview, hallo. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ja, alles fein. Ja. Das ist schön. Wir amüsieren uns hier prächtig. Wir haben ja schon, was haben wir alle gemacht? Celebrations, ja, wir haben Spaß hier im Studio. Und das kann man aber auch mal hören, oder? Genau, ja, Colleen ist auch noch da. Genau, jetzt sind wir zu dritt schön hier in unserer Talk-Ecke. Wir haben jetzt in der letzten halben Stunde dich gehört, Voices. Ja, genau. Ja, aktuelle Platten oder etwas ältere? Nö, es sind eigentlich alles aktuelle Platten. Und man kann schon sagen, so dein Style, den du momentan hast. Auf jeden Fall. Sehr schön. Also mir hat's gefallen, ich hoffe euch auch. Und die nächste halbe Stunde dann in Berlin hier live. Nein, also das war's noch nie, aber es sieht doch so aus, dass du die nächste halbe Stunde spielen wirst. Was hast du eigentlich mitgebracht, Kudi? Ein bisschen netter, guter sonntägliche Tanz, würde ich mal sagen. So, zum Entspannen. Dann frage ich doch mal so, wo man euch zwei denn generell so hören kann. Also das nächste Date steht auf alle Fälle am 7. Dezember. Das wird im Wettbüro sein. Und da findet unsere nächste Female Selection Session statt. Genau. Was wir auch auf alle Fälle vorführen werden. Die ist regelmäßig im Wettbüro. Ja, das ist ein Projekt von uns beiden halt. Und alle drei Monate versuchen wir uns da zusammenzufinden, ne? So wie wir Zeit haben, dass wir da mal zusammen da eben eine nette Frauenreihe machen. Also wir das jetzt schon gerade zum fünften Mal. Die fünfte ist es, glaube ich. Ja, immer mal hier und mal da. Das erste Mal waren wir in Leipzig, dann haben wir mal eine Bautzen-Session gemacht hier in Dresden, in der Disco-Galerie. Ja, und jetzt sind wir im Wettbüro zum zweiten Mal. Female Selection, die Frauenreihe. Ja, und hoffe, dicke Stimmung. Ja, das war ja nicht das Problem. Jetzt werde ich neugierig, was ist passiert? Also ich hatte den Eindruck, als wurden diverse Getränke gereicht und dann funktioniert die Technik einfach nicht mehr. Naja, wenn sie exzessiv gefeiert ist. Okay. Also auf jeden Fall, Spaß ist immer mit dabei. Und also sowieso. Vorbei. Aber ihr zwei seid trotzdem noch solo unterwegs oder macht ihr jetzt nur noch zusammen? Nee, das ist wie gesagt ein Projekt für uns beide. Mhm. Und natürlich gibt es auch einzelne, also wir haben natürlich auch Sachen, Projekte und so weiter. Und beide ganz gut am Start, einfach mal auf unseren Homepages reinschauen und dann sieht man, wo man wann zu unserer Mutter abfahren kann. Dann gebt doch nochmal bitte eure Homepages durch. Ja. Meine ist www.voices-on.com. DJColleen.de und natürlich auf MySpace, wo sich doch alle jetzt daher und umherjagen. Dort findet man aber trotzdem auch immer alles aktuell, alle Dates. MySpace.com/DJColleen. Bei mir ist es dann MeVoices. Okay, ich denke mal, wir haben sie von den Kranken. Auf unserer MySpace-Seite. Ja, natürlich. Das macht die Verb-Seite. Die Verb-Seite, ja. Die gibt's Voices auch. Ist verlinkt auf Verb. Colleen ist bei Verb. Ja, nein? Nein, ja gut, du bist bei MySpace noch nicht. Bei MySpace ist es, wir haben ja beide Accounts, MySpace, Sandy. Ja, wo noch? Facebook. Facebook. Was auch immer, genau. Social Community Network, jetzt sind wir dabei. Global. Es gibt mehr als eine, ich sehe schon. Tja, Produktion, kommen wir doch darauf mal zu sprechen. Ihr zwei im Doppelpack oder jede für sich? Ich hoffe, das wird es vielleicht mal geben. Ja. Aber wir sind auf alle Fälle beide sehr aktiv momentan. Ja, wir versuchen uns da umzusetzen, genau. Ich sag mal, so ein paar CD- oder Netlabel-Veröffentlichungen wird es geben oder gibt es schon. Wir tasten uns momentan ran, würde ich mal sagen. Genau. Also wir jagen den musikalischen Erfolg nicht hinterher. Wir tasten uns ran, probieren aus, primeln rum. Voices studiert gerade Sound Engineering und ja, so wird das alles irgendwann mal professionalisiert. Man arbeitet zusammen und momentan jeder noch für sich. Ein paar Tracks kann man schon hören auf MySpace. Genau, so sieht's aus. Ein paar Compilations, wie gesagt, halt so ein paar Netlabel. Also bei mir wird es sein, die nächste Homo Electric. Das wird eine erste Compilation sein von halt einem Leipziger Label. Oder der Label ist vielleicht übertrieben, das ist halt eine eine Crew engagiert sehr und bei der Colleen sind es genauso ein paar Projekte. Ja, ganz aktuell gerade kommt nächste Woche raus, Mary Klein Compilation, hängt zusammen mit dem Harry Klein Club in München, ganz kleiner, schicker Laden, sind auch ganz innovativ, überhaupt, sage ich mal, weltweit anerkannter Laden. Ja, also sollte man unbedingt mal reinschauen, ist auf jeden Fall fette und professionelle Arbeit, was die da machen und ja, das wird im nächsten Track von mir mit drauf sein, sogar mit einem eigenen Visual-Video. Ja, nicht schlecht. Also muss man unbedingt mal reinschauen, harrykleinclub.de, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ja genau. Und dort auf Networks klicken und da kommt man dann da raus und ja, glaube ab nächste Woche muss das dann draußen sein. Da wir gerade beim Advertisement sind, du hast ja auch eine eigene Sendung, wie ich das mal mitbekommen habe. Ja, und zwar ist das auch mit dem Harry Klein in München zusammen. Ich arbeite da mit ein paar Münchner Leuten zusammen, wir tauschen uns immer mal ein bisschen aus. Und ja, ich jetzt ab und zu auch schon mal im Harry Klein mit dem München aufgelegt und ganz nette Leute kennengelernt. Und die haben eben auch ein Internetradio, was sich Radio Spielfrieden nennt. Und das wiederum ist so ein bisschen das Internetradio von Harry Klein und das bestimmt die, ja, zumindest CD- und Musik-Junkies schon mal irgendwo aus dem Netz sich was gezogen, wo immer so ganz schicke Sets dann immer, ja, am Wochenende direkt aus dem Club übertragen werden. Und wann? Mit Visuals. Und wann sendest du? Ich sende immer den ersten Sonntag im Monat, ja, eigene Sendung von 19 bis 24 Uhr, auch mal mit lustigen Gästen, alles spielmusik.org, einfach reinklicken auf meiner Seite. Ja, live von Dienstag. Gute, wir sind jetzt live aus Dresden, die Colleen, die nächste halbe Stunde an den Turntables. Ich sag's mal so, wir gehen wieder an die Musik und schalten uns später nochmal kurz für einen kleinen Talk hinein. Live Radio Show auf Coloradio. Die Monitorbox ist ganz schön leise. Und an dieser Stelle möchte ich mal kurz eine Partyinformation loswerden. Und zwar am 23.11. nächste Woche Freitag, Galerie Disco, Deocure, ein Jahr, Geburtstagshappening. Unter anderem am Start auch natürlich die Voices, Insekto, Sören Machisse, Korova, die Bridge Brothers mit Surprise und natürlich Eishagen. Wie gesagt, 23.11. 23 Uhr Galerie Disco hier in Dessen. Ich würde mich freuen. Außerdem noch am 20., also in zwei Tagen, im Whatever Echo House André Gardea. Thank you. angekommen, leider. Danke den Mädels erstmal für den Sound. Dann die Radio Show hier in Colorado.org. Ja, Rick. Haben wir es hinter uns gebracht. Ja. Wunderschön. Nee, so weit sind wir noch nicht. Nee, wir haben noch ein paar Minuten. Die letzten paar Klänge gehen raus. Ja. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Colin? So, wen grüßen wir denn? Ja, oder Eigenwerbung. An dieser Stelle ist Eigenwerbung erlaubt. Ach, naja, was soll das? Wir sind halt Voices und Colin und ja, schaut auf unseren Homepages rein und ich hoffe, ihr habt den Sound des Sonntags heute genossen. Auf dem Floor fliegen natürlich die Fetzen. Ne? Es war heute ein bisschen mehr Kopfnicker für zu Hause Musik oder im Auto oder wo auch immer. Ja, und wie gesagt, auf dem Floor geht's dann scharf. Nächstes Date im Bettbüro auf alle Fälle. Am 7. Dezember, genau. Female Selection, genau. Den ganzen Abend ganz wild und live dabei. Colin und Voices, genau. Genau. Und ja, was ich noch dazu sagen? Erstmal noch danke. Gerne. Jawohl. War kurz, aber war kurz und schmerzlos. Ich habe noch mal eine Durchsage zu machen, 23.11. nächsten Freitag hier für ein Jahr Geburtstag auch mit Voices. Genau, damit auch alle kommen. Ne? Und da sage ich auch nochmal Danke an dieser Stelle. Auch allen, die letzte Woche bei mir auf der Feier anwesend waren. Jetzt auf welcher Feier? Ja, ich bin so frei und sage auf meinem 30. Ich gehöre jetzt dem Clan an. Stimmt's, Hang? Das ist richtig. Und ja, es war eine schöne Sendung. Unsere nächste dann im Dezember. Am dritten Sonntag im Monat. Und da kommt auch schon die nächste, denn ab 18 Uhr gibt es das Hörwerk. Genau, das sieht aus. Nee, kommt schon. Genau, also dranbleiben. Und ja, wir sagen Tschüss, wie gesagt, im Dezember wieder. Haben uns gefreut, was im Dezember geboten wird, das wissen wir noch nicht. Lasst euch überraschen. Beziehungsweise schaut auf wirb.com, vielleicht steht's dort. Die Sendung wird auf jeden Fall dort erscheinen. Zum Download. Zum Download. Könnte etwas dauern, aber... Macht ja nichts, ne? Ja, wir haben immer ein bisschen Zeitmangel. Neustadtzeiten sind das, ne? Neustadtzeiten. Hey, ab 30 ist man busy, da hat man viel zu tun. Und ja, an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, tschüss. Bye.